Only for your information. Der Podcast, der dich informiert. Heute mit Roman Greifenhofer als Gast. Ja, heute ist Samstag, 22. Oktober 2016. Wir haben Weltstotterertag. Ja, was soll man da sagen? Glückwunsch oder was meinst du, Roman? Ja, klar. Wir bedenken, dieser Tag ist dazu da, dass man an alle Stotterer denkt und mal über das Problem redet. Wobei, ich jetzt nach mittlerweile 24 Jahren Therapie nicht wirklich ein Vorankommen sehe dort, was dort geschehen ist. Sondern also zum Feiern für die Stotterer ist es ja jetzt nicht unbedingt, oder? Der Tag. Also. Die Fachwelt in Deutschland, die leider Gottes immer noch aus immer noch stotternden Stotterexperten besteht, sagt nach wie vor, dass Stottern nicht heilbar ist. Die haben jetzt neue Leitlinien herausgebracht, in denen jetzt das Stottern als physisches, körperliches Problem resultiert oder anfängt und auch eine genetische Komponente hat. Wow, und steigen wir schon tief ein in das Thema. Ja, du hast mich gefragt. Wer bist du eigentlich? Mensch, für unsere neuen Zuhörer jetzt, Mensch, wer bist du eigentlich? Okay. Wieso habe ich dich ausgewählt als Experte für Stottern? Ja, okay. Mein Name ist Roman Greifenhofer. Ich bin Leiter des gleichnamigen Instituts. Arbeite seit Februar 1993 mit Stotterern und stelle mich auf den Standpunkt, dass Stottern definitiv heilbar ist. Ich selbst habe nie gestottert, aber habe über 5000 Patienten Stotterer behandelt. Und davon war ich einer. Davon warst du einer. Wann warst du da? Wie lange ist das jetzt her? Das war 2000, also ich meine 2002 oder 2003 war das. Okay, ja gut. Und du bist einer davon und hast auch deinen Weg gemacht, hast auch dein Leben danach ziemlich verändert. Und ich muss mir immer noch anhören, dass Stotter nicht heilbar ist. Und ja, es ärgert mich einerseits, natürlich ärgert mich das. Ne? Ja, das ist wirklich krass. Also wenn du machst das jetzt schon einige Jahre. Du hast Erfahrung im Geschäft. Ich habe mir das, ich war Teil auch deiner Erfahrung. Ich durfte dann teilnehmen an deinem Seminar und an deinem Heilungsvorgang. Der Heilungsprozess habe ich mir angenommen. Und ehrlich, wenn ich jetzt heute so lese, Stottern ist nicht heilbar, lohnt sich dann überhaupt dann so ein Geschäft aufzumachen? Oder ist das viel Ideologie dabei, so ein Institut zu aufrechtzuerhalten, zu sagen, komm, das muss jetzt aber. Stottern ist doch heilbar, weil du weißt es doch, dass es geht. Ja, natürlich. Und wenn ich jetzt im Nachhinein einerseits, wenn ich jetzt überlege und wenn ich deinen Denkanstoß mal aufnehme, dann ist es vielleicht gerade die Tatsache, dass alle sagen, es ist nicht heilbar, dass ich vielleicht noch so enthusiastisch dabei bin und ein Verfechter von diesem Blödsinn. Wenn ich das Ganze jetzt mal faktisch sehe, ich möchte auch einfach dem Zuhörer mal so einen kleinen Overview geben. Was ist Stottern? Wieso soll Stottern nicht heilbar sein? Es wird ja laut Literatur, und da beziehe ich mich auf Fachliteratur, das heißt auf die Berufsgruppen, die in Deutschland Stotterer behandeln dürfen, sprich Logopäden, Sprachheilpädagogen, dort wird gesagt, entwicklungsbedingt gibt es immer eine Phase, in der jedes Kind stottert. Das habe ich selbst bei meinem jüngeren Sohn auch miterlebt. So, das ist die Phase, in der das Kind schneller sprechen will, als es kann. Ist das eine Situation, die unauffällig ist, dann sollte man das tun, was auch viele der Betroffenen, die jetzt zuhören, von ihrem Logopäden gehört haben, warten sie einfach ab, es verliert sich. Ist es aber eine Situation, die auffällig war, wo jemand gelacht hat, die dem Kind peinlich war oder wie auch immer, was versucht das Kind? Einfach normaler, klarer Menschenverstand, beim nächsten Mal, beim selben Wort, besonders gut zu sprechen. Und genau dann ist das Kind in den Brunnen gefallen, der dann versucht, dieses Kind, diesen unbewusst ablaufenden Vorgang des Wie spreche ich bewusst zu steuern. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Und im Prinzip ist Stottern der Versuch, nicht zu stottern. Ja, genau. Und wenn du einen Stotterer mal fragst, oder überleg mal bitte, wie viel Zeit deines gesamten Denkens am Tag, wie viel Prozent des gesamten Denkens, und das möchte ich dem Zuhörer auch mal die Frage stellen, bist du damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie du sprichst, wie du Synonyme suchst, wie du ausweichst, wie du vermeidest, wie du wegläufst. Also alles, was du mit wie erfragen kannst. Wie viel Prozent davon? Und ich weiß aus Erfahrung von meinen Teilnehmern, dass es zwischen 70% und 90% ist. Ich weiß nicht, Pascal, wie es bei dir war. Oder oh, ich kann es bestätigen. Also ja. Ich musste mir jedes Wort, jeden Satz, den ich am Tag sagen wollte, musste ich mir stundenlang vorher überlegen. Ich möchte heute Mittag mir Brötchen holen. Das weiß ich ja schon morgens. Dann überlege ich mir morgens schon, ob ich den Satz, wie kann ich den zusammenstellen, dass ich gewisse Wörter, gewisse Buchstaben vermeide oder dass ich da schnell sprechen kann, dass es untergeht. Das heißt, ich überlege mir wirklich mehrmals und wirklich sehr, sehr lange einen Satz, oder ich habe es mir überlegt, wie ich einen Satz herausbringe und wie kann ich mich sogar körperlich darauf vorbereiten, das ist ja wirklich eine körperliche Anstrengung, gewisse Wörter herauszupressen aus sich und das sieht man an der Mimik hier auch bei Stottern, das hat man bei mir auch gesehen. Es ist ja anstrengend, etwas zu sagen und das war schon anstrengend, sich darüber Gedanken zu machen, wie also mehr Stress, kann ich was sagen? Mehr Kopfstress geht doch gar nicht. Das ist deine Lieblingsbuchstaben, da musst du also einen Satz im Gedanken durchspielen, vorformulieren, wobei du dann im nächsten Absatz dieses Satzes wieder einen Buchstaben hast, den du nicht sprechen kannst und dafür wieder Synonyme suchen musst. Und irgendwann hängt sich dann der Rechner auf. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja, und wenn du mal jetzt war einfach nur die Frage, wie viel Zeit oder wie viel Prozent deines gesamten Denkens am Tag verschwendest du auf dieses Problem? Und die Frage kann sich jeder Zuhörer mal stellen und wenn du bitte diese Frage einem Normalsprechenden stellst, kannst du gleich deine Frau mal fragen, die würde sagen, nicht einmal. Richtig. Natürlich gibt es auch für Normalsprechende Stresssituationen, in denen sie überlegen, wie sie sprechen, wenn sie von einer laufenden Fernsehkamera stehen oder wenn sie im Fokus sind, überlegen auch die, was sie sagen, ja, also wie sie sprechen. Ne? Reden das vor Menschenmassen, genau, ja. Da kommt jeder in Stress. Ja, das gut. Jetzt machen wir das Wechselspiel mal andersrum. Jetzt frage ich den Stotterer, der zuhört, mal, in welchen Situationen stotterst du denn nicht? Wenn du spontan antwortest, wenn du mit Tieren sprichst, wenn du alleine vorm Spiegel redest, alleine vorm Spiegel kannst du oder auch alleine kannst du auch laut lesen. Aber immer dann, wenn du nicht dran denkst. Und wie mache ich das dann, nicht dran zu denken? Wie kann ich einfach das Ganze vergessen? Wie kann ich diese ganze Negativsituation, die ich aufgebaut habe, wie kann ich die überhaupt positives Denken, ne? Es ist immer so, bildhafte Vorstellung ist das A und O. Das ist ein wichtiger Aspekt, richtig. Ja, das ist immer, du arbeitest ja schon auf deinen Fehler hin, genau wie du es gerade sagtest. Wenn ich morgens 3 Brötchen hole, dann sehe ich schon die Bedienung da und dann machst du, ich gebe dann immer ein tolles Beispiel. Stell mal bitte vor, du gehst zum Bäcker, zum Metzger, wo auch immer hin, machst die Tür auf, 3 Mann stehen vor dir an der Theke. Du reißt dich als Nummer 4 ein und 2 Mann kommen nach dir auch durch die Tür, die stehen hinter dir. Das ist Stress. 80% war Stress, ja. Ne? 80% der Stotterer würden rausgehen und irgendwann wiederkommen. Und diejenigen, die stehen bleiben würden, die frage ich dann immer, was stellst du dir denn in dem Moment vor? Stellst du dir vor, wie du gleich dran bist und von mir aus auch noch die hübsche Blondine hinter der Theke ist und du dann sagst, ich hätte gern 3 Brötchen? Oder stellst du dir vor, und darauf möchte ich wetten, wie gleich alles in die Hose geht? Und so geschieht es dann auch. Genau. Also dieses bleib mal ruhig oder denk mal positiv funktioniert beim Stotterer gar nicht. Ist Utopia, weil er das nie hatte. Er lernt immer nur aus den eigenen negativen Erfahrungen. Und das ist auch wieder ein ganz wichtiger Aspekt. Denn jeder Stotterer hat eine andere Symptomatik als sein Nachbar. Aber auf dem Weg zum Stottern, da sind alle gleich. Das hast du ja auch gelernt. Ich wollte es noch einmal erzählen. Ja, ja, wie kommst du noch, da raus? Wieso ich immer 3 Brötchen beim Bäcker bestellt habe damals? Weil ich keine 2 sagen konnte. Ich konnte 2 nicht sagen. Das Wort 2. Das ist unglaublich. Ich konnte das früher nicht sagen. Deswegen habe ich mir 3 Brötchen bestellt. Ich habe andere dabei, die können 3 nicht sagen. Aber dann, ja, das ist die irre. Sagen dann, ich hätte gern 2 Brötchen, da packen sie noch eins dazu. Geht mir 2+1, ja, genau. Ja, diese also, ganzen Tricks. Also auch wenn es lustig ist, das ist echt traurig. Und das, wir sollten echt an Weltstotterertag echt dran denken, dass es eine echte Belastung ist für die Menschen. Und es ist ja nicht so, als ob man denen nicht helfen könnte. Und ich habe mich ja auch ein bisschen intensiver jetzt in letzter Zeit auch mal mit dem Thema beschäftigt. Und damals, wie ich in deiner Therapie war, da ging das eigentlich relativ schnell. Und ich habe mich nicht wirklich so groß informiert. Zum Glück war relativ schnell bei dir. Aber heute habe ich mich mal so ein bisschen informiert. ja, was gibt es überhaupt am Markt? Jetzt haben wir ja das schöne Internet, kann man ein bisschen googeln und es gibt ja mehrere Arten von Sprachtherapien, habe ich sogar gelernt. Also sag mir das Internet auf jeden Fall. Also gelesen habe ich, es gibt mehrere Arten von Sprachtherapien. Sind das Sprachtherapien? Das, was im Moment, wenn ich mal einhaken könnte, das, was im Moment von der Schulmedizin, sprich der Fachschaft, propagiert wird, sind zwei Methoden. Das ist das die Non-Avoidance, also die Nicht-Vermeidungstherapien, oder aber was im Moment überall propagiert wird, Entschuldige, ich habe noch eine Erkältung, ist das Fluency Shaping. Ne? Und, ich, wenn ich das sehe, was dort passiert, gebt einfach mal bei YouTube von Gutenberg ein und schaut euch mal das Interview an. Das ist das Ergebnis, was ein Therapeut nach 30 Jahren Training mit seiner Therapie hinkriegt. Ich werde es verlinken, das Video, da kann sich jeder mal ein Bild machen. Ich habe mir das im Vorfeld auch mal angeschaut und ja, also, sorry, wenn ich so offen spreche, also ich war wirklich geschockt, wenn ich dachte, das wäre echt ein Fake und du wolltest mir einen April-Scherz schicken. Nein, das ist, wir verstehen auch die Zuhörer, Sprache, aber ich... Jeden Zuhörer sagen, schaut euch das Video an. Schaut euch das an, das ist das Nonplusultra, was die Schulmedizin anbietet. Und das Ganze wird dann auch noch mit neuen Leitlinien auch noch propagiert, wird auch noch in die Presse gebracht und ja, ich verkneife jetzt was. Also da reden wir jetzt also generell über das Non-Avoidance und Fluency Shaping und was gibt es noch? Du hast gesagt, drei werden von der Schulmedizin derzeit. Ja, das sind die beiden, also Fluency Shaping und Non-Avoidance, das sind so die beiden Richtungen. Okay. Ja. Aber so die, so wie du es machst, mit der Hypnose-Therapie, mit Atemtherapie, die wird gar nicht genannt, also nein, nicht als Therapie, ne? Weißt du, Pascal, ich verstehe immer noch den Sinn und Zweck nicht, warum auch wir haben eine Bundesvereinigung in Deutschland, die Bundesvereinigung Stotterer Selbsthilfe, die einfach sich zum Ziel gemacht hat, dem Stotterer zu helfen, besser mit seiner Problematik klarzukommen. Finde ich gut, finde ich toll. Und ich finde auch toll, wenn man sich organisiert. Aber ich kann einfach nicht begreifen, dass man immer noch, anstatt dort Fortschritte zu machen, eher Rückschritte macht und immer noch sagt, das ist nicht heilbar. Ich war vorhin dabei, um mal ganz einfach nur zwei Fakten aufzuzählen, warum Stottern heilbar sein muss. 80% all derer, die ein kindesentwicklungsbedingtes Stottern an den Tag legen, verlieren das wieder. Also nicht heilbar oder die 80% haben Glück gehabt. Das ist die eine Nummer. Das andere, aber was ganz einfach und logisch und sinnvoll und nachvollziehbar ist, ich habe über 5000 Teilnehmer da gehabt, jeder von denen, so auch du, warst in der Lage, jedes Wort und jede Buchstabenkombination, wie auch immer, zu sprechen. Dieses allerdings nicht in jeder Situation. Aber alleine konntest du lesen, konntest du zitieren, du konntest alles Mögliche machen. Nur nicht in jeder Situation. Also ist physisch, so wie jetzt die neuen Leitlinien das bestimmen, überhaupt kein Schaden vorhanden. Ja, wenn du physisch nicht in der Lage bist, irgendwas zu sagen, dann kann ich das verstehen. Aber das ist völliger Schwachsinn. Also ist es doch situativ bedingt. Die Angst ist hoch. In Stresssituationen wird es schlimmer. Also so what? Mein Denkansatz kommt aus einer einfachen Tatsache. Und da berufe ich mich allerdings auch nur auf Schulmediziner. Und es ist eine Tatsache, dass im Zustand der Hypnose jeder Stotterer, egal welche Therapie er gemacht hat, wenn er einfach normal redet, er fehlerfrei spricht. Ja, das sind auch weil er da nicht dran denkt, ne? Genau, weil er einfach nicht dran denkt. Das Wie-Sprechen ist ausgeschaltet und er redet einfach. Ne? Und daraus leitet sich ja mein Denkansatz ab. Und daraus habe ich dann gesagt, Moment, wenn aber jeder noch in der Lage ist, jedes Wort sprechen zu können, dann muss ich mit ihm keine Mundmotorübung machen. Ich muss ihm das Stottern nicht noch bewusster machen. Und muss die Familie mitstottern lassen und oder ihn stottern lassen. Oder ja, um Gottes Willen, das ist Stand der Dinge. Also ehrlich, was mich ja am meisten irritiert hat, um es mal nett auszudrücken, um nicht zu sagen, ich war eigentlich entsetzt, aber sagen wir mal, ich war sehr irritiert drüber, wie ich mal mich ein bisschen eingelesen habe über das Thema Stottermodifikation. Also alleine vom Wortstamm her, wenn man es auseinandernimmt, zu versuchen, einen Menschen so zu modifizieren, dass das Stottern nicht mal Stottern zu erkennen ist, ohne es zu behandeln an sich und dem Menschen, das sind jetzt meine Worte, seiner Persönlichkeit, nämlich seiner normalen Sprechweise zu berauben, ob er stottert oder nicht, einfach nur wirklich zu manipulieren, sage ich jetzt mal. Modifikation ist nichts anderes wie für mich wie eine Manipulation. Jemanden so zu manipulieren, dass er einfach komplett anders spricht und ehrlich, was die so an Sprachmodifikationen, Stottermodifikationen so an den Tag legen, also gemessen an den Videos, die ich so gesehen habe. Ich muss mich ja mit der sogenannten Fachschaft auseinandersetzen und habe mich da auch eingelesen, weil ich auch immer nach wie vor immer noch versuche, das Ganze nachzuvollziehen. Also grundsätzlich ist es so, Stottern ist nicht heilbar. Die Stotterrate, der Stotterer wird danach bewertet, ob er tonisches oder klonisches oder irgendwelche Mischformen an den Tag legt, das heißt wiederholendes oder blockierendes Stottern. So unterschieden im Poltern und da, ich will aber gar nicht so weit ins Detail gehen, aber ja. Was machen die? Was macht der normale Logopäde? Wie misst er seinen Erfolg oder was macht er überhaupt? Du hast gerade gesagt, Stottermodifikation. Wenn die Fachschaft aus Stottern und Stotterexperten besteht, ist es einerseits logisch, dass es nicht heilbar sein kann, weil sonst hätten die grundsätzlich was falsch gemacht. Und müssen ihre Bücher verbrennen und sich eine Kugel in den Kopf schießen, das macht natürlich keiner. Ja, also wird mit allen Mitteln darum gefochten. Habe ich auch nichts gegen von mir aus, wenn sie unbedingt sich beweihräuchern wollen und so weitermachen wollen, dann sollen sie das bitte tun, aber die sollen keine kleinen Kinder davon abhalten oder ihren Lebensweg mal auf eine andere Schiene zu gehen. Das ist das, was ich dabei verurteile. So, und jetzt wird das Stottern gemessen in sogenannter Sprechunflüssigkeit in Silbenprozent. Sprechunflüssigkeit in Silbenprozent. Wow. Ja das heißt, dort wirst du vor laufender Videokamera, also ich spreche jetzt mal wie die Experten und die Fachleute das machen. Professor Bossart aus der Uni Bochum hat einen Bogen rausgebracht, einen Erhebungsbogen, nachdem man ein einheitliches Maß der Symptomatik, der Problematik festlegen kann. Dort muss sich dann der Teilnehmer genau wie bei mir vorstellen, Name, Alter, Anschrift von Montag bis Sonntag, von Januar bis Dezember aufzählen, von 20 bis 40 zählen, einige Sätze nachsprechen und last but not least kriegt er einen Text vorgesetzt, Tageszeitung, was auch immer, muss dort 100, wenn möglich 200 Zeilen laut vorlesen. Das wird gefilmt und wird hinterher nochmal vor dem Fernseher dann ausgezählt. Und wenn du dann bei 100 Zeilen 20 Mal hängen geblieben bist, kannst du 100 durch 20 deine Sprechunflüssigkeit in Silbenprozent herauskriegen. Das wird dann noch komplizierter gemacht oder wie auch immer. Und ich weiß immer noch nicht, wie die überhaupt mit einer derartigen Arbeit zufrieden sein können und einen Schwerstotterer dann zum Mittelschwerstotterer machen. Wenn ich jetzt auch mal eine Brücke schlagen kann und alle, die von Gutenberg bei YouTube eingegeben haben, sich das mal anschauen. Wenn der nette Herr Gutenberg vorher eine mega, mega starke Symptomatik hatte und dann mit dieser Technik, die auch sehr auffällig ist, dann schon einen riesen Fortschritt erreicht, da finde ich das toll. Aber stelle bitte vor, und auch das kann ich sagen, ich habe viele Nachbehandelt von dort, wenn jemand, der kaum Symptomatik zeigt, und du kannst dich daran erinnern, in meinen Seminaren habe ich immer von A bis Z das ganze Programm da. Aber wenn jemand kaum Symptomatik zeigt und dann bitte bei jedem Satz anfangen, den Buchstaben lang ziehen soll, ist er damit noch viel, viel auffälliger als mit seiner ursprünglichen Symptomatik, hat überhaupt keinen Bock, das anzuwenden. Da wird 3 Wochen von morgens bis abends geübt, die Buchstaben lang zu ziehen. Frag mich nicht, warum, kann ich dir nicht erklären. Ja? Das, was ich eben meinte, diese Modifikation, ehrlich, da stotter ich lieber, bevor ich so rede, weil für mich ist das unnatürlich. Ja, das muss man, das wird von der Krankenkasse bezahlt, das muss jeder machen, der da mitmacht. Und ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer ich davon nachbehandelt habe, wenn ich die Jugendlichen gefragt habe, hast du das denn auch mal vor Ort und draußen angewendet? Nö, nicht einmal, komme ich mir doof davon. Ja. Und deshalb ist es traurig, dass die, wie gesagt, nach 24 Jahren meiner Therapiearbeit immer noch nicht weiter sind und anscheinend die Augen verschließen. Die Teilnehmer, mit denen ich auch Fernsehbericht statt mache, die kenne ich vorher nicht. Die kommen bei mir ins Seminar, die werden vom Fernsehen begleitet. Und natürlich ist das auch ein Prozess, denn wenn ich jetzt mal der Weg der Heilung, ja, man sollte erstmal Heilung definieren, bevor man, dass man auch dort eine gemeinsame Basis hat, ja. Also wenn, da gibt es auch im Internet, finden sich da immer lustige Sachen, dass stotternde Stotterexperten, die dann eine Definition von Heilung von Stottern ins Internet stellen, aber allerdings schon Zeit ihres Lebens, und das sind, weiß ich nicht, über 50 Jahre, nach einer Methode arbeiten und in ihrer Vita schreiben, dass sie schon ziemlich flüssig sind. Es ist ein Slapstick. Richtig, also da zeigt sich natürlich, dass es schwer natürlich messbar ist, das ist natürlich das eigene Empfinden. Also ehrlich, vielleicht findet er das ja selber toll und merkt es vielleicht auch noch nicht mal, aber uns traut ihm keiner zu sagen. Der will es ja gar nicht anders. Die kämpfen alle verzweifelt darum, dass Stotter nicht heilbar sein kann und kann nicht sein, was ich nicht sein darf. Ich kann das nicht nachvollziehen. Dieser Prozess, Pascal, da will ich ja mal drauf hinaus. Du hast ja bei mir im Seminar gelernt, zu sprechen wie Normalsprechender. Ja? Genau. Sogar noch besser, noch eine Schippe draufgelegt. Was ich allen beibringe, ist halt auch rhetorisch mir Feinheiten beizubringen, ist nicht auszuweichen, zu vermeiden, sondern einfach so zu sprechen, wie man sollte, und bringe denen dann halt das bei, wie es auch ein Profi lernt. Jetzt hast du aber, als du zu mir gekommen bist, warst du wie alt? Ja, ich war, Moment, da war ich 26, 27, ja. 27. Ja, 27. Das heißt, ja, genau. So ungefähr. Das heißt, also die Regel ist, zwischen 3 und 8 Jahren beginnt man mit dem Stottern. Du hast roundabout 20 Jahre lang 70% deines gesamten Denkens vom Tag an dein Stottern verschwendet. Und du bist Richtig. Dann dort und du bist klassisch konditioniert, Pavlov lässt grüßen, ja, dass du bei bestimmten Situationen immer den gleichen Ablauf machst, wie du es auch hattest, mit sogar Mitbewegung, mit Ticks, mit, und das ist überall. Bei mir in der Therapie lege ich Wert auf 3 Faktoren, die haben sich nach wie vor noch nicht geändert. Und wenn man die ändert, dann merkst du auf einmal, du kannst nicht sprechen. Und wenn du im ersten Seminar überrollt dich das wie ein D-Zug, dass du auf einmal, oder nicht wie ein D-Zug wieder, sondern wie ein ICE, auf einmal, Hilfe, ich kann jetzt sprechen. Ne? Normalerweise müsste jeder lachen, aber ich sehe immer entsetzte Gesichter, dass sie sagen, ich kann das ja. Ich kann das auch mehrfach und ich kann das auch nach Aufforderung, nach Wiederholung. Ich kann das von der laufenden Videokamera und Hilfe, ich kann jetzt lesen und Hilfe, ich kann von der Videokamera sprechen und ich kann im Restaurant bestellen. Und wow. So, und das dann zu verarbeiten, das dann auch zu ändern, denn ich behaupte ja nach wie vor, dein Stottern sind mehrere Fehler, in welcher Reihenfolge auch immer, die du an den Tag legst. Natürlich, wenn du die Fehler weitermachst, wirst du auch weiter stottern. Richtig. Ja. Ja, und aber dieser, so eine Modifikation, das. Wie bist du auf einmal hast du mit dem Schlag vor Kopf erfahren, Hilfe, ich kann es ja. Ist ja relativ einfach, was er erzählt. Aber Richtig. Umsetzen, was dieser Kampf, das Alte gegen das Neue, aus den alten Mustern raus in die neuen Muster. Wie hast du das verarbeiten können? Wie bist du damit klargekommen? Also ehrlich, für mich war das ja persönlich, wer persönlich sprechen darf, das war für mich eine Offenbarung damals, dass ich am zweiten Tag, also am zweiten Tag habe ich mich getraut. Immer der zweite Tag, ich weiß. Genau, habe ich mit meiner Frau telefoniert. Meine Frau, telefonieren war ja für mich auch, ging ja gar nicht. Weil, ja, das ist für jeden, also ich möchte dazu nochmal sagen, www.greifenhofer.de, und wir bieten jetzt auch zu diesem Zweck, Pascal, biete ich, weil natürlich auch viele Leute verunsichert werden, auch durch die Meinungsmache, die dort geschieht, biete ich Teilnehmern immer, die wirklich total unentschlossen sind, ein sogenanntes Schnupperseminar an. Das heißt, die können die beiden ersten Tage eines laufenden Seminars mitmachen. Ja, also die setzen sich einfach ins normale Seminar und nach dem zweiten Tag, nachdem auch die gemerkt haben, Hilfe, ich kann ja sprechen, können sie dann entscheiden, ob sie weitermachen wollen, ob sie damit klarkommen oder ob sie es sein lassen. Und wenn sie weitermachen, wird diese Gebühr von 250 Euro auf die Gesamtgebühr angerechnet. Also da bin ich auch noch. Komme ich dann denen noch entgegen, weil das ist immer der zweite Tag, okay, jetzt Entschuldigung. Richtig, nee, kein Thema. Also das heißt also, wer Interesse hat und sagt mal, ich möchte jetzt mal wirklich kennenlernen, ich war bei so viel Therapien und irgendwie komme ich nicht weiter, ich rede so komische B-Wörter so lang, ich möchte jetzt mal wissen, ob das, was der Roman da im Greifenhofer-Institut vielleicht was für mich ist, der kommt zu dir, zahlt 250 Euro für 2 Tage und wenn er sagt, wow, genau. Am zweiten Tag, bumm, die Erkenntnis, dann kann er. Ja, er sollte das Ganze natürlich so wählen, dass wenn er dann, wenn das was für ihn ist, dass er dann auch gleich direkt dann da bleibt. Ne? Denn dann genau, das ist wichtig. So wird das wäre dann blöd. Aber unabhängig davon kann auch jeder gerne ein kostenloses Erstgespräch haben. Telefonisch stehe ich auch zur Verfügung, wird von den wenigsten angenommen, aus besagten Gründen, weil Weißt du überhaupt, warum? Warum ist das Stottern des Horrorgerätes Stotter? Echt? Warum? Warum? Das ist für jeden Stotter. Warum ist das Telefon das Horrorgerät eines jeden Stotters? Weil du den Gegenüber nicht siehst und nicht die Reaktion siehst, wie er auf dich reagiert, und das stresst dich noch mehr. Also, als Stotterer weißt du ja. Ich meine. Du siehst ja, wenn die Frau bei der Bäckerei schon die Augen verdreht und sagt, komm, der will drei Brötchen, dann sagt er, gefällt drei Brötchen, ne? Dann, du sag es doch jetzt, ne? Das ist ja schon Stress genug. Aber wenn du ja gar nicht siehst, wie der reagiert, das Gegenüber am Telefon, macht er sich lustig oder hat er schon aufgelegt, das stresst ja noch mehr. Also Telefon war immer Stress für mich. Immer. Das ist für jeden, also nochmals, nicht für jeden, aber für, wie gesagt, für das Gros der Stotterer ist natürlich das Telefon das Horrorgerät, und die meisten hassen es auch. Und bei mir jetzt im Telefontraining wird als erstes Pizzaservice angerufen. Ja, das ist also, das ist nochmal eine Schippe obendrauf, weil das ist genau das, was kein. Aber warum? Die Frage haben wir immer noch nicht beantwortet, denn wenn ich hier auf dem Dorf und auf dem Land in der Eifel, ich so mal mich mit Leuten unterhalte und die sagen, was machst du denn so? Ja, ich arbeite mit Stotterern, und die sagen dann, ja, ich kenne auch einen. Wenn ich den angucke, kann er gar nicht mehr sprechen, und so ein Telefon und so. Warum ist das Telefonieren das Schwierigste? Ganz einfach. Wann hat jeder Stotterer Schwierigkeiten? Und das ist auch für die Zuschauer, die jetzt, oder für die Zuhörer, ganz wichtig. Jeder Stotterer hat Schwierigkeiten beim Wort, beim Satz anfangen, den Absprung zu bekommen. Und jeder Stotterer hat Schwierigkeiten, wenn er genau weiß, was er sagen muss und nicht ausweichen kann. Und so haben wir schon zwei Faktoren. Wenn ich Klaus Müller heiße, kann ich mich nicht mit Peter Schulze vorstellen. Ja, das heißt, es kommt dazu, ich weiß genau, jetzt muss ich mich mit meinem Namen vorstellen. Natürlich kennen wir alle die Hilfen. Ja, hallo, ich bin's. Und und Hu. Hilfswörter, genau, ja. Die Hilfswörter, aber du weißt genau, was du sagen musst. Ja, dann haben natürlich alle Angst vor Respektpersonen, also die können die Latte noch höher legen und sagen, rufen wir deinem Hausarzt an und mach mal Termin, das ist ja total Horror. Oh ja. Ja, aber jeder Stotterer kann mein Wort beim Satz anfangen, und wenn er genau weiß, was er sagen muss, so kommen zwei Faktoren zusammen, und dann können wir nochmal hinten nochmal einen drauflegen und das Ganze exzessiv rausbeschwören, indem ich einen Anrufbeantworter anspringe. Und er sagt dann, bitte sprechen Sie nach dem Piep. Und Piep, dann legt jeder, dann legt jeder auf. Ja, klar. Keiner weiß, keiner bei jedem, bei den Teilnehmern, die ich habe, ist mindestens unter Stress, die alles, was mit dem Sprechen zu tun hatte, die Atmung, die Artikulation, Atmung, Stimmgebung, alles, was damit zu tun hat, drunter und drüber. Und das reguliere ich einfach nur. Ne? Das zeige ich Ihnen. Ja, wie gesagt, entschuldige, wir waren immer noch dabei. Wie bist du dann damit umgegangen? So, zweite Tag, du hast deine Frau angerufen und dann? Ja, und am zweiten Tag, das war die Erkenntnis überhaupt. Ich konnte fehlerfrei mit meiner Frau sprechen. Das hat mich selber auch so berührt, dass ich festgestellt habe, Mensch, du bist doch nicht doof, du kannst das ja. Schaffst das ja. Und ich habe mich selber innerlich aufgewertet dadurch, indem ich mich selber bestätigt habe, hör mal, du kannst es ja. Und ich fühlte mich direkt viel aufgewertet als Mensch und als Teil der Gesellschaft. Ich sagte, wow, ich gehöre jetzt eigentlich dazu, weil ich kann jetzt auch wieder reden. Hört sich jetzt doof an für die Zuhörer, die nicht stottern, aber ehrlich, man ist ja minderwertiger Mensch, wenn man stottert, weil man kann ja nicht einen normalen Gespräch. Weil man intelligent ist, und ich bitte dich, wenn du 70% deines Denkens mit Synonym-Suchen beschäftigt bist, dann bist du ja nicht minder intelligent, sondern im Gegenteil. Ja, aber man kriegt ja eingeredet. Also in meinem Kindesalter, also wie ich noch jung war und gestottert habe, zum Glück hat meine Mutter mich davor bewahrt. Meine Mutter musste mit mir zur Sonderschule gehen, weil alle gesagt haben, ich bin ja dumm, weil ich stotter ja. Ich bin ja zu dumm zum Reden, muss ich ein dummer Mensch sein. Und meine Mutter war die Einzige, die mich auch übrigens zu dir geschickt hat. Die hat auch damals gesagt, nee, mein Sohn geht nicht auf die Sonderschule, der ist doch nicht dumm. Alle haben gesagt, natürlich, der ist dumm, der muss zur Sonderschule gehen, weil er stottert doch. Zum Glück hat die mich da nicht hingeschickt. Sprachheilschule steht als Sonderschule eingetragen. Das ist also, du bist gleich auf der Schiene, dass du einen Makel in deiner Vita hast, und wenn du dich heute irgendwo bewirbst und da steht Sonderschule, dann sagst du, hast ein Sprachproblem, fällst du gleich durchs Gitter. Das ist einfach so. Richtig, also ich musste ja sogar damals zur Schule wechseln. Ich bin dann zur Realschule gegangen und musste dann wechseln, weil mich die Lehrer dort nicht für voll genommen haben, weil ich war ja Stotterer an der Schule, und dann haben die mich wirklich abgewertet, und dann musste ich halt zur Hauptschule gehen nachher. Aufgrund meiner Sprachbehinderung, meiner Krankheit. Ich hab solche Sachen immer, ich hatte jetzt ein Gymnasium da, die hatten Ein Teilnehmer kam zu mir, der stark stotterte. Und es waren noch zwei andere auf dem Gymnasium. Und dann habe ich die Lehrer angerufen. Ich habe dann auch eine Lehrerinfo gemacht. Habe mit denen geredet und die beiden anderen kamen dann auch. Aber nochmals, nicht jeder kriegt es gleich gut hin. Und nicht jeder kriegt es just in time hin oder in der Zeit. Und ich habe jetzt im Laufe meiner 24-jährigen Therapiephase oft Teilnehmer dabei, die einmal kommen, die zweimal kommen, einige, die dreimal kommen oder mit einigen, so auch mit dir, bin ich jetzt schon über Jahre befreundet, wir quatschen mal ein bisschen oder wir sagen einfach, dieser Kampf gegen die alten Muster, die dann immer wieder mal durch und aufbrechen, der ist schwer genug und den muss man natürlich alleine gehen. Ich kann nicht erstmal am Anfang dahin leiten, aber letztendlich dranbleiben muss man immer noch. Und ja, wie gesagt, ich habe meine Seminare jetzt so umgebaut, dass ich eine Woche mit den Teilnehmern arbeite. Dann sollen sie 1 bis 3 Monate nach Hause gehen und dann nochmal ein 4-tägiges Aufbauseminar besuchen. Und das reicht in der Regel aus, um auch einen Langzeiterfolg zu haben. Und was machst du da so genau in dieser Therapie? Die Zuhörer, die sich jetzt auch dafür vielleicht interessieren und vielleicht auch schon in manchen Foren vielleicht mal informiert haben, versucht haben zu informieren, was machen die einzelnen Stottertherapien. Magst du vielleicht was du so grob mal erklären, was du so in der Therapie so umsetzt? Was lernt man da? Was macht man da insgesamt? Wir haben zwar jetzt viel rausgehört, was ich gemacht habe, aber so von deiner Seite her, lernt man da so in einer Woche? Grundsätzlich erkläre ich dir erstmal, warum du stotterst und zeige dir, welche Fehler du machst und zeige dir, wie du diese Fehler bereinigst. Das heißt, in den ersten 3 Tagen bringe ich dich auf den Stand, dass du in der Lage bist, reden zu können. Noch nicht in jeder Situation, aber im stillen Kämmerlein mit mir und vor einer Gruppe von einer Videokamera laut lesen und so, das kriege ich innerhalb kürzester Zeit von 3 Tagen hin. Mhm. Dann lege ich jetzt mittlerweile viel mehr Wert darauf, das Ganze in den Alltag zu übertragen. Das heißt, wir gehen schon am ersten Tag oder am zweiten Tag zusammen raus. Und wenn es bei der Bedienung nur die Cola bestellen ist oder das Bitterlemm, was früher nicht ging, oder das Weizenbier oder was auch immer, und übertragen das in den Alltag. Und ich sorge also sehr, sehr früh und sehr oft und sehr viele dafür, dass das Ganze in den Alltag übertragen wird. Natürlich müssen die Teilnehmer viel arbeiten. Also ich mache 3 Stunden Therapie mit mir und mindestens 2 Stunden gebe ich noch vor Aufsicht, dass dann dort auch in der Gruppe gearbeitet wird. Das ist ganz wichtig, dass man lernt, man ist nicht allein auf dieser Welt und man arbeitet an seinem Problem. Ne? Mhm. Ja, und dann gehe ich halt alle Stresssituationen mit den Stotterern durch, die natürlich auch variieren, aber in der Regel halt relativ gleich sind. Das heißt, sprechen mit in Stresssituationen, mit Respektpersonen, telefonieren, einkaufen. Das sind alles so die Sachen. Vorträge halten, Referate halten, vorstellen von der Gruppe. Das sind so die Sachen, die ich dann halt übe. Und das üben wir im Real Life. Und ich bin definitiv von der Mitarbeit des Einzelnen abhängig. Und die Eigenverantwortung, die man dort mitbekommt, das ist einfach, den muss man erstmal verdauen können. Ne? Mit Kleineren, mit Jüngeren gehe ich natürlich anders vor. Dort arbeite ich mit den Müttern und den Vätern zusammen. Und ich splitte das dann auch manchmal in 3 Abschnitte, je nachdem, wie weit wir vorankommen. Und dann machst du ja noch was Besonderes. Du machst ja noch eine Hypnosetherapie dabei, ne? Ja gut. Ich habe vorhin erklärt, woher der Denkansatz kommt, aber die Hypnose nutze ich natürlich auch, um ganz einfach den Zustand herzustellen, wenn du nicht dran denkst. Das heißt, Hypnose ist das Mittel der Wahl zur Stärkung deines Selbstbewusstseins. Ich lenke nochmal mit sogenannten indifferenten Suggestionen von dem Vorgang des Sprechens ab. Und das Wichtigste von allem ist, ich tausche deine Negativbilder, die du hast, wenn du zum Bäcker gegangen bist, gegen die positiven Erfahrungen, die du mit meiner Methode, mit meiner Technik, die absolut unauffällig ist, dann aus. Ja? Mhm. Konditioniere dich also um. Ja, denn wir sind dann beim zweiten Punkt gewesen, wie es einerseits entstanden ist. Und der große Faktor, der dann dazu kommt, ist die Angst. Ne? Der Stotterer ist Problem mit 2 Worten. Weißt du das? Kannst du das in 2 Worte zusammenfassen, was der Stotterer das Problem ist? Nein. Soziale Auffälligkeit. Oh. Ja, ist einfach und banal gesagt, hängt eine ganze Menge mehr dran, aber das ist der Faktor. Und dann ist immer die Frage da, Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? War zuerst das Stottern da oder erst die Angst? Pascal, was machst du denn? Okay. Was ja, machst du denn? Ich denke mal, die Angst war zuerst da, dann sonst, nee, das kam ein Hin- und Ei-Problem, ne? Ja, das Huhn- und Ei-Problem, nein, ist ganz einfach. Ich denke mal, dass du erst in einer Situation, so wie ich es anfangs erzählt habe, entwicklungsbedingt gestottert hast. Mhm. Hast das dann dir ins Bewusstsein geholt und hast natürlich Angst, in einer ähnlichen Situation, beim ähnlichen Wort oder wie auch immer, wieder zu versagen. Und ich denke eher, dass zuerst das Stottern da war und aus dem Stottern die Angst resultiert. Wobei das auch im Prinzip müßig ist, weil viel wichtiger ist, dass man das dann wegbekommt. Eine Angst, eine ganz normale Angst oder die Hauptindikation der Hypnosetherapie ist sind Ängste, sind Phobien jedweder Art. Und eine Angst kannst du zwar einerseits wegbekommen und auch diesem Wechselspiel von Bewusstsein und Unterbewusstsein, ein Teufelchen, also der eine sagt, hey, du schaffst das, geh dahin, du kannst 3 Brötchen kaufen. Das Teufelchen sagt, ich glaube nicht, denn das letzte Mal. Und das in Einklang zu bringen, das kriege ich mit Hypnose hin. Ja, ja, also, wobei letztendlich und schließlich immer eine Konfrontation mit dem Problem sein muss. Ja. Ne, denn wenn du nicht mit deiner Frau hättest fehlerfrei telefonieren können, hättest du auch nicht den Erfolg mitgenommen. Ne? Das ist richtig. Und ehrlich, auch wieder meine persönliche Erfahrung, ich bin viel selbstbewusster rausgegangen. Wie ich eben sagte, ich fühlte mich als Teil der Gesellschaft, ich bin selbstbewusst und teilweise, ja, manche kreiden mir jetzt an, ich übertreibe das auch schon mal gerne, also heutzutage wirklich, gib mir eine Bühne, gib mir ein Mikro, ich mache da Show mittlerweile vor über 1000 Leute. Dafür habe ich auch einen medizinischen Fachausdruck erfunden, also dieser Effekt, wenn du dann endlich reden kannst und so einen Redezwang bekommst, ne, wenn du dich dann mitteilen willst und jeden Fremden ansprichst und einfach nur jetzt, ich will jetzt reden, ne, ich bin das Logorö, das ist eine Phase, ja. also ein Sprechdurchfall, ne, den man dann auch einmal genau bekommt. Ne? Ich finde das toll. Also ich habe die ganze Zeit auch bei deinen Schilderungen, ich kriege eine Gänsehaut nach der anderen. Ich habe einfach einen tollen Job. Es macht Spaß, diese Entwicklung zu sehen. Es macht Spaß zu sehen, wie viel Lebensqualität, wie viel Lebensfreude, wie viel Befreiung du mitbekommst. Und es ist einfach toll. Ja, jetzt betrachten wir beide das ja jetzt so aus unseren beiden Blickwinkeln. Du als, ja, Anbieter einer Sprachtherapie mit sehr, sehr guten Erfolg. Ich betrachte das Ganze als ja, ehemaliger Stotterer, der wie sagt ja, man, geheilt ist an sich. Jetzt ist eine Außenbetrachtung, ne? Das Ganze. Ja, ich hab ein paar Teilnehmer noch gefragt, ob die auch mal mitmachen möchten und die brennen alle auf, ne? Ja, ich bin gespannt. Also, das war jetzt nicht der letzte Podcast zum hier bei Only for Information über das Thema Stottern. Wir haben die Thema nur angekratzt. Ja, aber noch ein Thema, das können wir vielleicht mal auch nochmal kurz ankratzen, auch wenn dann, ja. Ich merke schnell deine Stimme, kriegen wir noch so ein bisschen ein paar Minuten, glaube ich, noch hin. Ja, glaube ich. Die geht langsam schlechter nach meiner Grippe. Ja, das ist einfach verziehen. Ich sagte gerade die Außenbetrachtung des ganzen Dinges, also der ganzen Therapie. Ja. Du hast mir ja auch mal ein paar Informationen geschickt, so Studien. Gott, wie, ja. Oh, jetzt ist, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. ich war auch etwas irritiert über, ehrlich gesagt, über gewisse Schriften. Ja, warum irritiert? Also klar, Fakt, dass man das mal auf den Tag legt. Also ich, ganz einfach, alle haben von Gutenberg bei YouTube eingegeben haben, können wir schauen. Das Ganze und die neuen Leitlinien werden untermauert durch eine Studie, die im Journal of Fluency Disorders erschienen ist, allerdings in deutscher Version noch nicht veröffentlicht wurde. Kann mir auch denken, warum, weil die Angst davor haben, von allen auseinandergenommen zu werden. Da wird also eine Studie gemacht und ich habe meinen Freund von mir, der ist Doktor der Psychologie, der hat das Ganze mal analysiert und er hat gesagt, das ist überhaupt keine Studie, was soll das überhaupt? Also wenn da, ich weiß nicht, wie viele Leute es insgesamt waren, befragt wurden, wovon sich viele gar nicht mehr an ihre Therapien erinnern können und die dann wegfallen und unterm Strich 50 Teilnehmer überbleiben. Ich will mich jetzt nicht festlegen, ob es 55 oder 57 sind und das auch nicht in Sprechunflüssigkeit in Silbenprozent hinter Komma ausrechnen. Ja, und wenn diese 50 Leute einen Zettel haben, auf dem sie 5 Kreuze machen können, ja, also 50 Mal, 50 Teilnehmer dürfen 5 Kreuze machen. Und aus diesen 50 Mal 5 mal 50 sind 250, werden dann 267 Erhebungen aus repräsentativen oder repräsentative Erhebungen aus 267 Therapien gemacht, dann weiß ich nicht mehr, was los ist. Also ehrlich, also fragmäßig in dieser Studie, was haben wir da? Wir haben, da waren 89 Teilnehmer. Davon. Schau mal, man soll ein bisschen googeln. Ich meine, ich möchte mal die Leute Teilnehmer so von, angucken. Von 800.000. Professor Euler hat diese Studie gemacht und hat sich auch dann irgendwie noch dazu geäußert, dass er in einem Interessenkonflikt ist, diese Studie als übrigens Stotter-Experte zu machen und dann auch noch von dem Nutznießer der Therapie von Gutenberg bei YouTube bezahlt wird. Und hat es aber trotzdem genommen und Dankeschön gesagt. Und die andere Professorin, ist mir auch egal, ich rieche mich da nur noch auf, die das Ganze noch. Ich merke schon, das ist ein sehr emotionales Thema, ne? Über diese Studie. Ja, pass auf, die auch noch begutachtet hat, die Zusammenfassung macht, steht im Lohnverhältnis zu von Gutenberg, Kasslertherapie. Mhm. Na ja, gut. Also es ist keine Spinnerei. In der Studie steht auf einer letzten Seiten steht Interessenkonflikt, dass einer der Verfasser dieser Studie. Den räumt er selber ein, ja. Genau, erhielt Honorare für statistische Datenanalysen von der Kassler Stottertherapie, Bad Emstal. Und das ist die Therapie, die halt dieses, heißt es so schön, Fluency Shaping, glaube ich, betreibt. Ja, und wie gesagt, von Gutenberg bei YouTube eingeben und dann. Genau. Und die haben hier in der Studie echt 89 Leute befragt und davon sind irgendwas mit knapp 50 gültige Antworten. Und daraus haben die eine Studie-Ergebnis erstellt. Von 267 Therapien, genau. Ja. Und das soll repräsentativ für 800.000 mögliche Stotterer in Deutschland sein. Was gerade, um das zum Abschluss zu bringen, ist leider eine Farce. Und wenn ich sehe, wie die sich einfach nur ihre Funde sichern wollen und in ihrem Nichtheilbarkeit ergötzen, dann frage ich mich, wo wäre der heutige Stand der Medizin, der Schulmedizin, der Forschung, der was auch immer, wenn wir alle genau nach dieser Verfahrensweise vorgegangen wären. Einfach lächerlich. Ja. Ich bin auch, glaube ich, der Einzige und kann mir das auch durchaus, ich nehme mir das Recht raus, kein Blatt vom Mund zu nehmen und ja, ich stehe jederzeit für Fragen zur Verfügung. Jeder kann sich anschauen, was mit meinen Teilnehmern ist. Jeder kann einen Schnuppertag buchen. Jeder kann auch persönlich mal ins Seminar schauen. Das kostet gar nichts. Auch eine Anamnese oder ein Einzelgespräch mit mir kostet gar nichts. Nur sich das einfach mal anschauen und sich selbst davon Bild machen. Denn ich bin selber Vater. Und wie soll bitte ein Vater ertragen, eine Mutter ertragen, dass ihr Kind sich das ihr ganzes Leben mit dem Stottern abfinden soll? Das ist lächerlich. Richtig. Das geht einfach gar nicht. Da ist auch. Das vollkommen ist nun mal Stand der Dinge und unser Thema, ja. Genau, das war das Wort zum Sonntag. Genau. Am Samstag das Wort zum Sonntag, heute ist Weltstotterertag. Wer sich von den Ergebnissen der Methode von Roman Greifenhofer, vom Greifenhofer Institut, ja, überzeugen möchte, ja, der hat es jetzt getan, der konnte jetzt zuhören, ich war einer davon, aber na gut, man kann ja auch sagen, ich bin ja bezahlt von Roman Greifenhofer, was nicht der Fall ist, aber kann man ja unterstellen. Ich habe jetzt vergessen, Pascal, ich hab vergessen, deine Sprechunflüssigkeit in 7% mitzuziehen. Oh, verdammt, ja, es gab ein paar Haker bei mir, ich bin ein paar Mal hängen geblieben, ich merke es selber. Aber ich glaube, ich bin öfter hängen geblieben als du, also so. Ah, aber ehrlich, weißt du, was das Tolle ist daran? Es stört mich gar nicht mehr. Ja, ich finde das super. Und was ich sagen wollte, man kann sich davon bei YouTube vergewissern. Schaut euch einfach mal an, liebe Zuhörer, vielleicht für die nächsten Ausgaben des Podcasts. Googelt doch einfach mal nach, ich spoiler natürlich recht fies jetzt, Max Reimers. Einfach mal. Ja, nee, der Max will auch dazukommen und Max ist genau. Vor allen Dingen möchte ich jetzt Wert darauf legen, dass Max auch er wollte das auch für sein Vorankommen. Er definitiv zu den Gehalten zählt. Er weiß, wofür das macht. Er war froh, dass er bei mir war. Er spricht so gut wie nie. Er war auch früher Galionsfigur der Stotter Selbsthilfe. Ist auch von Stotter-Experten behandelt worden, kam völlig verschüchtert zu mir. Aber ich denke, das soll er mal selber erzählen. Und genau. Ich denke mal, der kann da schön was erzählen. Also, stellt euch mal einen stotternden Sänger vor, geht auf YouTube und dann überzeugt euch mal, hört mal zu, was Max zu sagen hat. Er wird in einer der nächsten Sendungen hier mit dabei sein. Ich habe ihn dazu eingeladen. Ich habe jetzt auch heute ein Video von ihm veröffentlicht und eine Stellungnahme oder einen Gruß zum Schottertag. Das kann man auf meinem YouTube-Kanal auch sehen. Auf jeden Fall. Wird hier auch verlinkt. Also es gibt Ergebnisse und ehrlich, egal wer was schreibt, nicht jeder kann geheilt werden. Das ist Fakt. Aber es ist Unsinn zu sagen, dass eine Methode, die definitiv Erfolg hat, dass sie Humbug ist, wie es manche andere große Zeitungen behaupten. Deswegen Wort zum Sonntag, es hilft. Ja. Auf jeden Fall. Würde ich mal sagen. Also, die Therapie bringt was. Stottern ist heilbar. Und es muss jeder für sich selber wissen, welche Therapie er beansprucht. Klar. Aber wir haben jetzt mal heute Romanstherapie kennengelernt. Und ich habe es vor Jahren kennengelernt. Ich kann sie jedem ans Herz legen. Das ist jetzt keine Werbung, das ist meine eigene Meinung. Überzeugt euch selber davon. Du musst gar keine Werbung machen, nein. Dein Auftritt und dein Reden. Hut ab, Chapeau. Ist Werbung genug. Hast du gut gemacht. Ist Werbung hast genug. Dankeschön. Oh, jetzt fange ich mal an zu stottern. Jetzt werde ich wieder rot. Nee. Zum Glück ist es kein Videopodcast hier. Genau. Also, liebe Zuhörer, heute war Roman Greifenhofer vom Greifenhofer-Institut mit dabei. Wir haben geredet über das Stottern, Stottertherapie. Ich habe ihn heute ein bisschen beansprucht. Er war nämlich eigentlich krank und ich habe ihn genötigt, trotz seiner Stimme hier, wie ihr hören könnt, die an mehreren Stellen jetzt mal rausgeschnitten wird, wegen seines Hustens, genötigt dabei zu sein, kein Thema. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Zum zweiten Mal. Du warst aber im Nerdphone schon mal dabei. Manche werden den Nerdphone noch kennen und freue mich auf den nächsten Podcast. Das wird nicht die letzte sagen, genau. Auf keinen Fall. Ich freue mich nächsten Mal. Dann war es das mit dem Only for Your Information und ich würde sagen, Rainer, fahr ab. Es kommt das End-Outro. Tschüss, bis zum nächsten Mal und schönen Weltstotterertag.